mit dem Stern und sag es mit Respekt. Ich trinke Carlsberg Bier so gern, weil es mir am allerbesten schmeckt. Trink draußen und daheim bei dir, das ist ein guter Rat. Stets köstlich kühles Carlsberg Bier bei 0 bis 50 Grad. Die schönste Blume dieser Welt blüht dir im Carlsberg Glas. Wo seh ich, wer am Munde hält dieses köstlich kühle Carlsberg nass. Trink draußen und daheim bei dir, das ist ein guter Rat. Stets köstlich kühles Carlsberg Bier bei 0 bis 50 Grad. Wie ist morgens früh um 6? Trink draußen und daheim bei dir, das ist ein guter Rat. Stets köstlich kühles Carlsberg-Bier bei 0 bis 50 Grad.